weshalb wir der Geschichtsunterricht in Zukunft nicht mehr pazifistischen, demokratischen, weltbürgerlichen, autoritätsvernichtenden, ja oft religionsfeindlichen Tendenzen dienen, sondern lodernde Begeisterung im Herzen der Schüler soll im Geschichtsunterricht erweckt werden für die Begriffe Rasse, Persönlichkeit, Bürgertum, Wehr, Ehr, Volk und Gott. Weshalb wir der Geografieunterricht das Heimatprinzip noch mehr vertiefen. Jedem Stein wird Leben eingehaucht werden und in die Weltlandkarte, da wird Deutschland hineingemalt werden vom Lehrer. Deutschland wird nach seinem ganzen Lebenswillen, seiner ganzen Lebenswichtigkeit, so wie es ein Fichte von uns verlangt. Deshalb wird die deutsche Sprache, das deutsche Märchen, das deutsche Volkslied, das christliche Weihnachten und Ostern, das Schulgebet, die deutsche Schrift, die deutsche Heldensage, dem Kinde zum inneren Erlebnis gemacht werden. Deshalb muss und wird aus sämtlichen Unterrichtsfächern immer ein Ton aufsteigen, der für sich allein nichts bedeutet, der aber im Zusammenhang mit all den anderen Tönen aus den anderen Unterrichtsfächern zu einem großen Akkord sich vereinigt. Und dieser Akkord heißt Deutschland, nichts aus Deutschland.